Das ist mein Thema. Wenn ihr wissen wollt, was heute in der Welt passiert, zu den Zeiten von Spurgeon, D.L. Moody und all den anderen, sie blickten in die Zukunft und sagten, Israel? Israel ist ein von Malaria verseuchter Ort, den man damals Palästina nannte. Dort lebten nur ein paar Ziegen, wilde Tiere und einige Beduinen. Damit Jesus kommen kann, um Israel zu retten, müssen die Juden wieder im Land sein. Wir haben gesehen, dass das geschehen ist. Wir sind die Generation, von der Jesus sagte, diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge geschehen sind. Jetzt aufgepasst. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Das Bild hinter diesem Bibelvers ist die Klagemauer, ein Überrest des Tempels. Nicht der Tempel selbst, sondern nur die Mauer. Aber Jesus sprach über den Tempel, den Herodes gebaut hatte. Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch. Im griechischen Originaltext steht hier wörtlich, Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Der Sohn Gottes sagte, dass kein Stein des Tempels, nicht der Mauer, sondern des Tempels, auf dem anderen bleiben würde. Der Sohn Gottes sagte das. Der Sohn des Kaisers, General Titus, sagte, zerstört die Steine nicht, zerstört den Tempel nicht. Er hätte sagen sollen, zerstört die Steine. Der Sohn Gottes sagte hingegen, seht ihr diesen schönen Tempel? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum? Weil Gott sich zurückziehen wird. Er wird ihn nicht mehr schützen. Sie haben den Sohn abgelehnt. Der Sohn Gottes sagte, er wird niedergerissen. Der Sohn des Kaisers sagte, zerstört ihn nicht. Das Ergebnis? Nun, er wurde zerstört. Auf unserer letzten Israel-Reise waren wir dort an den südlichen Stufen des Tempelbezirks. 2000 Jahre alte Stufen. Einer der Astronauten sagte einmal, hier zu stehen ist besser als auf dem Mond zu stehen, denn dies ist der Ort, an dem mein Herr stand. Dort hatte ich das Privileg, vor Hunderten von Menschen zu predigen. Es war eine tolle Erfahrung. Dieses Foto hier wurde in der Nähe der südlichen Stufen im Südwesten aufgenommen. Das sind unsere Leute dort. Die Steine sind vom Tempelberg heruntergefallen. Schauen wir sie uns mal genauer an. So groß sind die Steine. Jesus sagte, dass das passieren würde. Kehren wir zu dem zurück, was Jesus sagte. Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Er bezog sich eigentlich auf den Tempel. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Die erste Frage war, wann wird der Tempel zerstört werden? Zweite Frage, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Dritte Frage, was wird das Ende der Weltzeit sein? Drei Fragen. Wann wird der Tempel zerstört werden? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Was wird das Ende der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Jetzt beginnt seine Antwort auf alle drei Fragen. Tatsächlich kamen vier Jünger zu ihm, um diese Fragen zu stellen. Markus berichtet Dinge, die Matthäus nicht erwähnt. In Markus 13 heißt es, und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Auch Lukas behandelt diese Frage und die Rede von Jesus über die Endzeit. In Lukas 21 fragen sie, Meister, wann werden diese Dinge geschehen? Jedes Evangelium hat seinen eigenen Zweck. In Matthäus fragen sie, wann werden diese Dinge geschehen? Jesus hatte gerade gesagt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Die erste Frage ist also, wann der Tempel zerstört wird. Lukas beantwortet diese Frage. Matthäus beantwortet die zweite und dritte Frage, die Wiederkunft und das Ende der Weltzeit. Darauf will ich gleich näher eingehen. Lukas 21 beantwortet, wann der Tempel zerstört wird. Gehen wir kurz zu Lukas 21, wo Jesus sagte, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden, unter alle Heiden. 2000 Jahre später gibt es jüdische Menschen in allen Nationen der Welt. Die Diaspora. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Das geschah ab 70 nach Christus unter den Römern. und setzte sich fort. Verschiedene nichtjüdische Nationen haben Jerusalem in den letzten 2000 Jahren erobert. Die Mamelucken, die Türken, vor den Briten. Alles Heiden, alles Nichtjuden. Bis 1948, als die jüdischen Menschen nach dem Holocaust zurückkehrten. Alle Nationen der Welt hatten Mitleid. Und die Vereinten Nationen stimmten zu, dass es wieder eine Nation geben soll. Vergesst nicht, dass es ihr Land war. David war ihr König. Und er wählte Jerusalem als Hauptstadt der jüdischen Nation. Ich weiß, dass es momentan eine große Debatte auf der ganzen Welt gibt. Der Tempelberg ist das heikelste Grundstück der Welt. Aber warum unsere Generation? Warum sehen wir das alles geschehen? Je mehr ich die Nachrichten sehe und die Zeitungen lese, desto klarer wird mir, dass die Bibel erstaunlich inspiriert ist. Sie ist von Gott eingegeben und ihrer Zeit weit voraus. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch zeigen, was kommen wird. Ich glaube, er bezog sich nicht nur auf das Buch der Offenbarung, sondern auf alle Prophezeiungen. Vor 2000 Jahren sagte er bereits, dass der Heilige Geist uns zeigen wird, was kommen wird. Und Johannes sah, was geschehen wird. Zum Beispiel, dass in der Endzeit die Menschen sich durch Nummern identifizieren werden. Wie ist deine ID? Es ist mir egal, wie du aussiehst, ob du einen Bart hast oder nicht. Auf deine Identifikationsnummer kommt es an. Wir brauchen deine Nummer. Alles läuft über Nummern. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jerusalem befindet sich zwar wieder in jüdischen Händen, aber der Tempelberg ist noch immer unter der Kontrolle von Nichtjuden. Sind die Zeiten der Heiden also nun erfüllt oder nicht? Ja oder nein? Noch nicht ganz. Die Zeiten der Heiden sind noch nicht ganz erfüllt. Warum? Weil Gott barmherzig ist. Wenn Jesus zurückkehrt, wird er als Retter für sein Volk kommen, aber als Richter für die Welt. Du fragst vielleicht, Pastor Prinz, ich dachte, er sei sanftmütig, er sei das Lamm. Lass mich dir sagen, falsch ist falsch und richtig ist richtig. Falsch muss gerichtet werden. Wenn Falsches viele Chancen, viel Spielraum und viel Zeit bekommt und sich dennoch weigert, sich zu ändern, muss es gestoppt werden, bevor es andere zerstört und weiteres Unrecht verbreitet. Ich verstehe nicht, warum die Welt das nicht versteht. Manchmal muss man das Übel stoppen, bevor es sich ausbreitet. Man muss den Krebs töten, bevor er tötet. Versteht ihr das? Es gibt moralische Kriege, um noch größere Kriege zu verhindern. Wir sehen das in der Geschichte. Gott sei Dank für Amerika. Gott sei Dank für die Alliierten. Jedenfalls sind die Zeiten der Heiden fast erfüllt. Und wir leben in diesen Tagen. D.L. Moody konnte das nicht behaupten, weil Israel noch nicht im Land war. Aber wir sehen es bereits in unserer Generation geschehen. Die Welt war sich dessen nicht bewusst. Aber du, Kind Gottes, sei dir dessen bewusst. Kehren wir zu seiner Frage in Matthäus 24 zurück. Vergesst nicht, dass Lukas beantwortet, wann der Tempel zerstört wird. Und das bezieht sich auf 70 nach Christus. Aber in Matthäus beantwortet Jesus die letzten beiden Teile der Frage. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Ich will meine Stimme eine Weile ruhen lassen und Pastor Gabriel mit seiner schönen Baritonstimme vorlesen lassen. Aber ich werde ihn teilweise unterbrechen, um Kommentare abzugeben. Wir werden nicht das gesamte Kapitel lesen, das wäre zu lang. Aber viel davon. Los geht's, Bruder. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Bis hierhin. Vers 3 besagt, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm. Dieses ganze Gespräch findet auf dem Ölberg statt. Der Hintergrund ist der Tempelberg. Der Fotograf hat dieses Bild vom Ölberg aus aufgenommen. Es ist erstaunlich, wie Jesus auf dem Ölberg saß und die Zukunft Europas und der Welt beschrieb. Beeindruckend. Also, wie gesagt, ich werde Kommentare zum Bibeltext abgeben. Okay, weiter geht's. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Heidenvolk gegen Heidenvolk und Königreich gegen Königreich. Ein Königreich ist eine größere Einheit. Kriege zwischen Ländern, Weltkriege und all das. Unsere Generation, beziehungsweise nicht unsere Generation, sondern die Generation unserer Großväter und Urgroßväter, hat zwei Weltkriege erlebt. In einem Jahrhundert. Das Heidenvolk ist im Griechischen ethnos, wovon wir das Wort ethnisch ableiten. Verschiedene ethnische Gruppen werden gegeneinander kämpfen. Das wird zunehmen. Die Welt wird nicht besser. Jesus wird kommen und die Welt wieder in Ordnung bringen. Es gibt Leute, die predigen, dass das Evangelium die ganze Welt durchdringen wird und dann wird alles gut. Diese Leute machen sich oft über die Wiederkunft Jesu und die Entrückung lustig. Hört nicht auf sie, lest eure Bibel. Aber ihr und eure Lieben werdet auch mitten in der Finsternis gesegnet sein. Weiter. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Stopp. Seuchen sind Ebola-Virus und andere Viren. Jesus hat vorausgesagt, dass all diese Dinge in der Endzeit zunehmen werden. Große Erdbeben, Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten. Ein anderes Evangelium spricht von großen Erdbeben. Große Erdbeben sind nicht nur 4 oder 5 auf der Richterskala. Ich spreche von 7 oder 8. Seit Beginn der Zeit, seit die Erde existiert, seit der Mensch auf der Erde ist, gibt es zwar Erdbeben. Aber Geologen und Seismologen sagen uns, dass es in diesen letzten Jahrzehnten mehr große Erdbeben gegeben hat als jemals zuvor in der Geschichte der Erde. In unserer Generation. Große Erdbeben werden zunehmen. Weiter. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Es ist nur der Anfang. Weiter. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Stopp hier. Ich möchte euch etwas sagen. Ich möchte euch von eurer Angst erlösen. Viele Menschen, wenn sie das lesen, beziehen es auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist hier nicht im Bild. Jesus spricht zu den jüdischen Menschen, zu den jüdischen Gläubigen. Er spricht über die Nation Israel. Versteht ihr das? Er spricht nicht über die Gemeinde. Viele von uns beziehen das auf sich selbst und geraten dann in Angst. Wir glauben, wir werden den Antichristen sehen. Nein, wir erwarten nicht den Antichristen. Die Bibel sagt, dass die Gnade Gottes, die das Heil gebracht hat, allen Menschen erschienen ist und dass wir die glückselige Hoffnung und unseren Herrn und Retter Jesus Christus erwarten. Titus 2. Wir erwarten nicht den Antichristen. Wir erwarten unseren Herrn, der aus den Wolken zurückkehren wird. Derselbe Jesus, der die Schriftrolle von Jesaja öffnete und las, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Dann rollte er die Schriftrolle wieder zusammen. Aber wenn man Jesaja 61 weiterliest, steht da, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Aber Jesus hörte beim angenehmen Jahr des Herrn auf. Zwischen dem ersten Satzteil und den Tag der Rache liegen 2000 Jahre. Das zeigt, wie groß Gottes Gnade ist, die den Menschen zuteil wird. Liebe Prediger, Jesus wusste, wie man das Wort der Wahrheit recht teilt. Er wusste, wo man aufhören muss. Wir müssen lernen, wo wir aufhören müssen. Es ist noch nicht der Tag der Rache. Für Israel begannen die Tage der Rache, als sie Jesus Christus ablehnten. Es gab sozusagen eine kleine Rache, aber eine größere wird noch kommen. Die Gemeinde gehört nicht zu den Tagen der Rache. Die 7 Jahre der Trübsal werden die Tage des Zornes Gottes genannt. Lasst mich jetzt etwas für die Gläubigen sagen. Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, bist du durch das Blut von Jesus gerechtfertigt? Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Durch Jesus Christus. Wegen Jesus und dem, was er für uns am Kreuz getan hat, wird ein Gläubiger niemals den Zorn Gottes erleben, der auch die 7 Jahre der Trübsal einschließt. Er wird kommen und uns retten, bevor all dies geschieht.